Bella Ciao. Eines Morgens in aller Frühe, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Eines Morgens in aller Frühe trafen wir auf unseren Feind. Eines Morgens in aller Frühe trafen wir auf unseren Feind. Ihr Partisanen, kommt, nehmt mich mit euch. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Ihr Partisanen, kommt, nehmt mich mit euch. Denn ich fühl, der Tod ist nah. Partisanen, kommt, nehmt mich mit euch. Denn ich fühl, der Tod ist nah. Und wenn ich sterbe, o ihr Genossen, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Wenn ich sterbe, o ihr Genossen, bringt mich dann zur letzten Ruhe. Wenn ich sterbe, o ihr Genossen, bringt mich dann zur letzten Ruhe. In dem Schatten der kleinen Blume, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Einer zarten, ganz kleinen Blume in die Berge bringt mich dann. Einer zarten, ganz kleinen Blume in die Berge bringt mich dann. Und die Leute, die gehen vorüber, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Und die Leute, die gehen vorüber, sehen die kleine Blume stehen. Und die Leute, die gehen vorüber, sehen die kleine Blume stehen. Und diese Blume, so sagen alle, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Ist die Blume des Partisanen, der für unsere Freiheit stand. Ist die Blume des Partisanen, der für unsere Freiheit stand.